In der TVRK werden die Maßnahmen zum Schutz der Waldressourcen ergriffen, die zur Bewaldung und Begrünung des Landes beitragen. Es wurde ein landesweites Informationsdienstleistungssystem für Waldbrandwache geschaffen. Das zentrale Kommando für die Verhütung der Waldbrände analysiert durch die Kombination der Bilder aus den betreffenden Einheiten mit der digitalen Waldkarte die Informationen über Waldbrände und sendet das Ergebnis der Analyse durch das staatliche Netzwerk. Nach dessen Empfang werden vor Ort die Maßnahmen zur Waldbrandlöschung getroffen und die Kommandostelle wird darüber informiert. Auf diese Weise werden die Waldbrände verhütet. Durch die Einführung der Methode der Vertilgung der schädlichen Insekten mit Hilfe von Trichogrammatidae erzielt man bei der Waldschädlingsbekämpfung große Erfolge. Es werden auch aktive Maßnahmen zur Senkung der Angewiesenheit auf die Wälder ergriffen, wodurch viele Waldressourcen geschützt werden. Im Bereich Bauwesen und Baumaterialien werden die Baugeräte und Werkzeuge wie Gerüst, Brettersteg und Schalung nicht aus Holz, sondern aus anderen Materialien hergestellt. An mehreren Orten, wie im Kreis Zhoushan vom Bezirk Zagang, werden die neuen Brennstoffe entwickelt, die den Wärmewirkungsgrad erhöhen können und mit Hilfe von Methangas und Ultraanthrazit die Brennstofffrage gelöst, wodurch man zum Schutz der Waldressourcen beitragen kann.